einem Tanzlokal, es macht mich schwach. Jede Tanz mit jedem hat wen für diese Nacht. Ich sitz allein und falle niemandem auf, außer diesem großen Kerl, und er sagt: Du bist raus. Ich frage ihn, warum gerade ich? Diesmal frag ich besser nicht. So schleppe ich mich zum Hospital. Das Gesicht stark geschwollen, nicht zu sehen ist eine Qual. Draußen am Empfang bleibe ich stehen, jemand brüllt, ich soll die Griffel aus der Babyklappe nehmen. Etwas neben mir frage ich, warum? Es war ein bisschen dumm. Zwei Pfleger schleifen mich ins Krankenhaus rein, an der Aufnahme vorbei, in den Aufwachraum hinein. Ich schimpfe sie dick und doof, denn ich bin ja hellwach. Der Dicke guckt mich an und sagt: Gute Nacht. Das verstehe ich vorerst nicht, dafür spür ich einen Stich. Langsam komm ich zu mir. Langsam komm ich zu mir. Langsam komm ich zu mir. Langsam komm ich zu mir. Langsam komm ich zu mir. Etwas neblig um die Sinne werde ich mir dann bewusst. Ich bin nicht mehr im Spital, sondern sitz in einem Bus. Mir gegenüber keine Schwester, sondern ein Polizist, dessen ganz besonderes Kennzeichen Schweißfuß ist. Gefühlvoll sprech ich ihn drauf an, so verdreht er mir den Arm. Auf der Wache kommt es dann ungefähr doppelt so dick. Aber in die Zelle verhandelt wird er nicht. Da sitzt schon einer drinne, der sieht gar nicht übel aus. Ich frag nur, wie er heißt, er tickt da völlig aus. Und ich winde mich nach links, ich drehe mich nach rechts. Täglich sucht das Glück nach mir, doch es findet mich nicht, nein, es findet mich nicht. Treu bleibt mir mein Pech und verschließt vor ihm die Tür. Das Glück nach ihm, doch es findet ihn nicht, nein, es findet ihn nicht. Treu bleibt ihm sein Pech und verschließt vor ihm die Tür. Die Tür, die Tür, die Tür. Es klingelt laut das Telefon, ich wach auf, ich wach auf. Es klingelt laut das Telefon, ich nehme ab, ich nehme ab. Maxi fragt: Hey Labs, hast du Bock aufs Tanzlokal? Ich sage nein. Was? Ich sage nein. Warum? Ich lass es heute lieber sein. Oh Mann, oh komm schon. Ich lass es lieber sein.